Heute Abend setzen wir unsere Hörspiel-Retrospektive mit Regiearbeiten Heinz Hostnichs fort. Im Jahre 1974 realisierte Hostnich, seit Ende der 60er Jahre ein entschiedener Befürworter des neuen Hörspiels, die Kerbtierparty des griechischstämmigen Komponisten und Autors Anestis Logothetis. Als Aufnahmeverfahren wählte er die kopfbezogene Stereophonie, um die größtmögliche räumliche Differenzierung für dieses Sprachspiel zu erreichen. Die Bestialitäten der menschlichen Gattung wurden schon seit jeher in der Tierfabel gespiegelt. Ein ähnlicher Gedanke liegt der Kerbtierparty zugrunde, in der Anestis Logothetis eine Unzahl von Insektennamen und Arten verarbeitet hat. Es entstand ein akustisches Pandemonium gedanklich durchleuchteter Insekten, das gewisse Ähnlichkeiten mit Dantes Inferno kaum verleugnet. Bitte benutzen Sie für den Empfang dieser Sendung nach Möglichkeit Stereo-Kopfhörer. Wir beginnen nach einer kurzen Pause, um Ihnen Zeit zu geben für die Installation Ihrer Kopfhörer. Hören Sie nun Kerbtierparty von Anestis Logothetis. So will ich denn damit beginnen, einiges wenige über Ursprung und Zustand meines Volkes vorauszuschicken. Ich folge dabei freilich allein der Sage, da uns für die allzu ferne Zeit so gut wie jede gesicherte Überlieferung fehlt. Da meinen nun die einen, die Sachsen stammten von den Dänen oder Normannen ab, während andere glauben von den Griechen. So beginnen die Chroniken des Mittelalters von Widukind, einem der geringsten unter den Mönchen des Klosters zu Corvey. Im Hinblick auf all unsere inneren Schwierigkeiten aber, war der Übermut der Slawen wieder mächtig geworden. Und sie ließen nicht ab von Mord und Brand und Verwüstungen des Landes und trachteten voll Hinterlist Gero, den der König als Statthalter über sie gesetzt hatte, nach dem Leben. Gero aber kam der List durch List zuvor und räumte etwa 30 Slawenfürsten, die nach einem wilden Gelage schwer betrunken am Boden lagen, in einer Nacht aus dem Weg. Dies geschah in einer Nacht des Jahres 940. Etwas später, im März 1972, meldet Behan, 56 Scheichs, Stammesführer aus Nordjemen, die zu Verhandlungen über Grenzstreitigkeiten von der Regierung Südjemens eingeladen waren, wurden während eines Gastmahls mit Maschinengewehren niedergemäht und getötet. Der Parlamentspräsident Nordjemens kommentierte den Vorfall lapidar: Sie wurden als Gäste der Regierung Südjemens ermordet. Und aus dem Nibelungenlied? Der Wirt sprach zu den Gästen: Mein und euer Leid, du sind ungeliche. Mein und euer Leid sind einander ungleich. Du michel Arbeit des Schadens zu den Schanden, die ich hier han genommen. Die große Not im Streit, der Schaden und die Schande, die ich von euch gewann. Des soll über de Heiner nimmer Lebende hinnenkommen. Dafür soll euer keiner mehr lebend von hinnen kommen. 6 oder 7 schwer bewaffnete Palästinenser hatten am Donnerstag, dem 1. März 1973, die saudi-arabische Botschaft in Khartoum gestürmt, wo gerade ein diplomatischer Cocktail stattfand. Einige Teilnehmer der Party konnten entkommen. Der französische Botschafter flüchtete durch einen Hinterausgang. Der holländische und der sowjetische Botschafter konnten ebenfalls dem Kugelregen heil entkommen. Wenig später wurde aber mitgeteilt, der amerikanische Botschafter Noel, der US-Diplomat Moore und der belgische Geschäftsträger Aid seien getötet worden. Ich habe geglaubt, das ist mein Ende. Das sind die ersten Worte eines Österreichers, der die blutigen Ereignisse in Marokko aus allernächster Nähe miterlebte, der sie selbst nur durch ein Wunder überlebt hat. Universitätsprofessor Dr. Karl Fellinger war als Gast von König Hassan II. Am Samstag, dem 10. Juli 1971 dabei, als 200 junge Offiziere das Geburtstagsfest des Königs in ein Massensterben verwandelten. Auf halbem Wege unseres Erdenlebens musste ich in Waldesnacht verirrt. Puh! Lex! Irritanz! Menschenfloh. Mich. CC. Glossina Papalis. Weil Glossina ich Morsen. Den Pfad Schlaftrunken untertags bei Sonnenschein, gestochen von den Zungen fliegen. Des rechten Strebens. Linken Strebens. Der Mitte. Magana! Trypanosos! Brutze! Schizotrypa! Die Haft ist die Schild. Rung! Dieses Raums! Erwachsen! Von Butterkribbel! Maria! Malaria! Der König ist unten. Überall lagen schon tot. Überall jammerten. Magulin, Penis! Moskitos! Plus! Opium! Drei Tage Fieber! Fünf Tage Fieber! Sieben Tage Fieber! Dengue-Fieber! Felsgebirge-Fieber! Milchbrand! Orientpollen! Zeckenrückfall! Fieberfleck! Fiebergelb! Fieber! Es gibt die Labor-Sekretion ab! Ha! Idi! Starb dran! Oh! Willock! Oh! Stegum diapha schadra sticht zu jeder Tageszeit. Leichmann, ja, Donovan, Geißeltierchen, Kala, Azar. Das Schreckliche, der Schreckliche, die Schreckliche. Ben O'Megali. 1973 war ein katastrophales Zeckenjahr. Wilden Waldes. Voll von Goldvisage. Ah, der Schreck, er, Blutfüßler, Blutsau, er. Einer, wo er einen Toten fand. Er kniet ihm zu der Wunde, den Helm er niederband. Da begann er zu trinken das fließende Blut. So wenig es gewohnt war, er fand es köstlich und gut. Erzeugen und das auffließende Blut auszusaugen. Inferno, links. Inferno, in der Mitte. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebomm. Im Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, Schrecken, da er einen Toten fand. Er kniet ihm zu der Wunden, den Helm er aber gewandt. Do begann der Linken, das fließende Blut. Wie ungewohnt er's wäre, es duchte ihn plötzlich. Inferno, auch dazwischen. Onkel Fritz. Ohoho, Tante Alighieri. Halt! Trampelt in dieser Not alles tot. Ich bin ein Mensch. Dann Gespenst, Schrecken. Dann Fang, Schrecken. Säbel, nicht. Schrecken. Keulen. Voll Hölle, Schwein, Hunden, Rennstiger, Affen, Nager, Biester, Sechsen. Oh, Erdglas, Recken. Grabschau. Sophistry, du Lust. Ödipo da Pyrolesse. Ah, Ödipo da Germanica. Schnarr, Heu. Schrecken. Lauf, Heu. Schrecken. Stab, Heu. Hausgrill. Wander, Heu. Schrecken, Heu. Schrecken. Heu. Schrecken. Schrecken. Maul, Wurms, Grille. Gesicht. Grille, Tolpa. No. Grill. Oh. Heute. Ah. Oh. Schrecken. Dieses religiöser. Ein Rund. Schrecken. Mir miteinander vertrauen. Leben nicht. Wie bitter verflucht seiest du vor dem Boden, der seinen Mund geöffnet hat, um zu empfangen das Blut deines Bruders aus deiner Hand. Der Tod vermag zu wecken. Warum senket sich dein Blick? Moses, Genesis 4-6, zweite Hälfte. Doch um vom Heile, das ich dort gefunden. Denn die Stimme von dem Blute deines Bruders schreit von dem wundervollen Stimmen. Zu melden. Kompasstermiten, Schildläuse, Weiße am Eisen. Hamlet, Hermit, Hermes, Mary, Dionales, Moses, Manatamariske, Travotina, Manipara. Muss ich anderes? Moi, Enepe, Mussa, Polytropus, Oi, Malapolla, Emblamphisan. Euch entdecken. Denn seht, Gesetz. Hat er mir Insekten einen anderen Samen auf Pflanzen, anstelle Abels? Ihnen, Abelsche Differentiale bilden einen komplexen Vektorraum, dessen Dimensionen P, Mann, das Geschlecht er Ute nennt. Er utopo, logisch, ist äquivalent zu einer Kugel mit P. Nissen Hängt. Und Hexapoda findet man auch in der Luft und im Wasser. Aber der Abelsche Satz, dass sich Gleichungen höheren als vierten Grades nicht mehr durch Wurzeloperationen lösen lassen fühlen, einem auf den Zahn, auf das Wurzelgranulum, das Labrum Labium, den Palpustaster, die Mandibeln und Maxillen und einige Stechende, Leckende, Saugende, Mundwerk, Zeuge. Daher also sogar die kleinste einfache nicht-abelsche Gruppe A5. In Worten A5 mit der Ordnung 1/2 mal 5 Ausrufezeichen gleich 60 in Worten 1 durch 2 mal Fakultät 5 gleich 6. Ich? Wie Aristophanes im Symposium. Der Mensch, einst eins in zwei Hälften geteilt, sucht seitdem beständig seine andere Hälfte palpodal und labial. Wenn sie uns aber dann auch noch fernerhin fortzufreveln scheinen und keine Ruhe geben, dann werde ich sie von neuem in zwei Hälften zerschneiden, sodass sie auf einem Beine hüpfen müssen wie die Schlauchtänzer, Sackträger, Motten, Coleophoridae, Psychidae, Ephemeridae, Eintagsfliegen. Denn sie wären imstande, die stolze Herrschaft der Menschen, der Götter auf Erden, in der Luft und im Wasser zunichte zu machen, wenn sie sich selbst nicht vernichten und unter Kontrolle halten würden durch ihre eigene Gattung als Feinde und Parasiten. Endomon endomu lupus homo homini sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie auch einander gleich. Wenn N gleich L und H gleich L ist, so ist auch H gleich N. Und damals fing man an, den Namen Gottes anzurufen. Der Ruf des Schreckens, mit dem das Ungewohnte fahren wird zu sein. Amen. So führte er alle Tiere dem Menschen vor, zu sehen. Wie? Er? Jed es. Nennen. Würde. Genesis, 1. Buch Mose, 2-19, Mitte. Du Homopteron, Homonovus, du Orthopteron, Trichopteron, Dermapteron, siehe, ist Anisopteron, Strepsipteron, Homo sapiens, unsergleichen worden, und er kennt Gutes und Böses und wird bald die Hand ausstrecken nach den Blüten des ewigen Lebens. Vitheus, Vitifoli, du Reblaus, du Skizoneura, Lanuginosum, Sum, Sum, Bienchen, Sum, Rum, Raula, Kecha, Bienenlauf, du Buckelfliege, Fura, Thoracica, Sokopteron, du Sophustri, du Luz, du Bücherlaus, du Krozilla, du Satya, Oria, Staublaus, hinaus! Abelsches Integral. Erste Gattung. Gymnocerata! Gymnocerata! Rubanocera! Chilocopa! Crambus margaritellus harpagoxenus ascalaphus macaronius abraxas gros ul ariata. Ein genialer Gedanke von Abel. Neumonidea, echte Schlupfwespen. Zur Umkehrfunktion überzugehen, die Theorie der elliptischen Funktion entstehen zu lassen und die Theorie Al-Quarat mi Muhammad al-Gabr wal Muqab Allah. Um fruchtbare Ideen, Pteron Idea, Rebesi zu bereichern. Furchtbar, fruchtbar, Euglossa. Fissurus vestalis de nocera pulcina apocrita psifirus anso. No, mini. Macrostele sex notatus cremastocephalus affinis. Fissurus pubis. Ctenopsilus musculili. Goliathus, Goliathus. Pausus, Spherotherus, Orictus, Rhinoceros. Tixius nervosus pentatoma rufi pes. Belostoma, Platystoma. Evglossa megaschillini callosoma pyrosoma heteroptera erotilide acanthosoma hemorrhoidale coeloptera ciclorafa platyparreia petiloptera trichoptera hymenoptera dermoptera neuroptera plecoptera anisoptera zygoptera phthiroptera athaniptera pteroforide Heliothrips hemorrhoidalis. Panorpa, compmunis, nemoptera, bipennis, machinis, polypodata, tilofius, coccus, peticullus, humanis, capitis, spaes, ababaus, gigantensios, zerfressen werden. In Gestalt von Schmeißfliegen, Calliphora erythrocephala, die große blaue Schmeißfliege, oder Calliphora vomit aurea. Gemeiner Brumm. Summten sie um Herakles Bett herum, die meisterhaftesten Schwindler und Lügner der Menschheit, die ephesischen Kerkernuss, Kaier, genannt Pascalos und Amon oder Orlus und Euripatos oder vielleicht auch finden sich auch in vernachlässigten Goldaugenbremse, Regenbremse, Taufliegen, Blutaufliegen, Florfliegen, Eierfliegen, Mistaufliegen, Brachfliegen, Fliegen, Fliegen, Tanzfliegen, Schwarm, Schlafkrankheit, Schlafkrankheit, Schlafkrankheit, Schlafkrankheit, Fliegen, Büffel. Welche Mücke Staffion flackte sie aus Donaudelta zum schwärzesten Meer bis nach Ägypten? Und welche Viehbremse Staffion zum Tod? O Malonia, Lenia, Antigua, Orselia, Corissima, Metropila, Brastica, Tambolissima, Oscinella, Frigidissima, Alle von Schrecken, Gottesanbeterinnen, Mantis, Religiosa, Orthoptera, Blatt O, Idea, Blatt Aria, sind Räuber, die jedes Insekt fangen, dessen sie habhaft werden können. Auch schwächere Artgenossen werden keineswegs verschmäht. Als Fangwerkzeuge dienen die zu mächtigen Zangen, voll Darnen und Zähnen umgewandelten Vorderbeine. Die Schachmaschine wird gegen den ebenfalls dornbesetzten Schenkel zusammengeklappt. Eine tödliche Waffe, aus der kein Opfer entkommen kann. Hallo? Die Blattläuse erzeugen Mengen von Blumenlichttauben. Durch ihren Saugapparat aufgesogene Säfte werden zu einem zähflüssigen, süßen Sirup, teilweise verdaut, eingedickt und durch den After wieder weiter abgegeben. Mücken, Schwarmmücken und tanzen über den Gewässern, in denen ihre Larven leben. Bin schon neugierig, was du da den Insekten so in den Hintern steckst, wo sie doch keinen Geist haben. Welche Stechfliege stach Pegasus unter dem Schwanz, dass er aufbäumt und Bellerophon aus der Höhe seines Glücks zur Erde hinabwarf? Auf welchem Dornenbusch und in welchen Graden an Lähmung, Blindheit und Einsamkeit durchwanderte er die Erde? Und warum mied er die Wege der Menschen, bis der Tod ihn erlöste? Welche Stechfliege? Das Männchen der Stechfliege Anna Felles Subictus hört nur den Flug der Weibchen. 380 Herz. Das Männchen der Embis Desalata Tanzfliege bringt dem Weibchen irgendein kleines Insekt als Hochzeitsgeschenk dar, das vom Weibchen während der Begattung ausgesogen wird. Kein Abel Bellerophon, Deliades. Abel kein Bellerophon. Außer den Gliederfüßlern hören auch die Wirbeltiere, aber nicht durch die Beine oder die Brust oder den Hintern. Nein, durch den Kopf. Andere Männchen spinnen das Geschenk fürs Weibchen sorgfältig ein in Seidenfäden, erzeugt mit ihren Spinndrüsen aus ihren Vordertarsen. Hilaras Hertor, Männchen, schweben umher, trotz flugfähiger Flügel, mit von ihnen verfertigten Ballons. Meine kleinen weißen Hintern, ihr müsst erst den großen schwarzen Hintern treffen. Waren die sprichwörtlich gewordenen Worte von Thaya an ihre Zwillingssöhnchen Passalos und Tripalos. Olos, Silos, Psilos, Kolos. Herakles Hintern aber war vom feurigen Atem des Kakos und der Sonne schwarz verbrannt. Psilaphus Heisei, Weißlinge, Kolotissione, Cerceride, Cezidomide, Zephide, Cerambyside, Zizindelide, Zimbizide, Zikadide, Zerkopide, Ceratocoris, Bicephalus, Zerkus. Cecidomide erzeugen Gallen. Maietiola destructor, die weit über die Welt verbreitete Hessenfliege, erzeugt aber keine Gallen. Fliege. Hypoderma, Bovis, bohren sich durch die Haut ins Körperinnere und wandern längs der Nerven in den Rückenmarkskanal. Schließlich siedeln sie sich unter der Rückenhaut an, um hier die eitrigen, nach außen durchbrechenden Dasselbeulen zu erzeugen, aus denen die 5 Zentimeter langen, erwachsenen Larven herauskriechen. Auf Zweigspitzen und an Baumstämmen sitzen und lauern die Asilide, Raubfliegen, auf ihre Beute, die sie im Flug ergreifen und noch in der Luft aussaugen. Oder aber auch zu Hause in Ruhe. Leptis trigosa, Lafria gibosa schwarz, mit einem Bart blassgelbe Haare am Untergesicht und einem dichten Filz kurzer weißgelbe Härchen am Hinterleib. Kohldrehherzmücke, Contarinia nasturti, Contarinia trivora. Birngallmücke, die grünen oder braunen Maden der Mistbiene, Eristalis tenax, lustwandeln auf der Vegetation umher, spießen ihre Beute mit ihren Mundhaken auf, ziehen dann die ganze Mundpartie in den ersten Leibesring zurück und diesen in den zweiten, wodurch das Opfer unbeweglich und völlig wehrlos in Ruhe ausgesogen wird. Die Weibchen der Nasen- und Rachenbremse Östrus ovis rhinoestrus purpureus delfinomina simulator bringen bereits geschlüpfte Maden zur Welt. Die sie im Vorbeifliegen in die Nasenlöcher der Schafe, Rehe, Pferde und bei Menschen in die Augen spritzen. Die Maden, setzen sich dann in den Nebenhöhlen der Stirnhöhle oder verstopfen die Atemwege und ersticken ihre Opfer. Reich oder jung, legen die Weibchen der Atarix-Ibisfliege ihre Eier an Zweigen ab, die über ein Wasser ragen, worauf sie sterben, angeklammert an das abgelegte Klümpchen Eier. Bald legen auch andere Weibchen ihre Eier an die Leiche der Vorgängerin, wodurch oft ganze Klumpen toter Weibchen entstehen, welche von den Zweigen über dem Wasser herabhängen. Die ausschlüpfenden Larven fressen zuerst an den toten Müttern und lassen sich dann ins Wasser fallen, um dort ihre Entwicklung zu vollenden. Die Maden von Miastur sind frühreife Kinder und bringen bereits weit entwickelte lebende Larven zur Welt, die vorher, wie es eben nun einmal bei den Innenparasiten so gang und gäbe ist, im Leibe der selbst noch larvalen Mutter leben, bis deren ganzer Körperinhalt aufgebraucht und aufgepappelt ist. Lala. Parasitische Larven befallen keine lebenswichtigen Organe des Wirts. Sonst könnten sie ihre eigene Entwicklung nicht vervollständigen. Kommt aber die Zeit der Verpuppung, dann verursachen sie den Tod des Wirts. Und aus der Puppe schlüpft Larvae fora fera, die große, borstige Tachinida-Raupenfliege, statt des erwarteten Falters. Was riech ich, Sterbliches? Herakles, steh mir, Friede mir bei! Welch Ungetüm! Bräuner, Leiner, Bräuner! Herunter mit dem fellheiliger Schurke, Herakles! Redovius Perdonatus, gemeine Kotwanze, ein Kotkäfer, Ross! Verdammter Waghals, unverschämter Kerl, du! Der Unflätigen, Unflätigster! Wie kommst du hier herauf, verworfter Unflat? Wie ist dein Name? Willst du reden? Unflat! Was für ein Landsmann? Antwort will ich! Unflat! Wie heißt dein Vater? Schnell! Schnell! Unflat! Mein Vater, Ölkäfer, Menoide, Proscarmeus mit Hypermetamorphose, mein Pedi, Culus Humanis Capitis, Pegasus Pegere, Pax, wo bist Kombellum? Ha! Erd und Himmel, Mensch! Hey, Mensch, was beginnst du? Was du kannst du? Olium bellum bellona. Wenn du nicht gleich belial, des Zar, ja, du bist. Find ich solch holprig raues Versgerölle, würdig zu schildern, wie der Schlund hier klafft. Auf Last und Ruht all das Gebirg der Hölle. In Fülle strotzend presst ich dann den Saft aus meinem Stoff. Doch nur mit scheuem Bangen gehe ich ans Werk. Misstrauen schwacher Kraft. Kein Kinderspiel ist solch ein Unterfangen, des Weltalls tiefste Pforte zu entriegeln. Unmündig lallen kann dazu nicht lang. La Bulla. Was drehst du den Kopf und schnüffelst hinab nach dem Scheißbässchen da? La Bulla? Deine Nase brennt ab von dem Dach, von der Brack und den Tage für heute in Kellern und dunklen Räumen lebende Spinne. La Bulla? Foratica? Aranea? Blas, Bordittaka! Wir reichen so spät in der Nacht im Nebel einen Mistkäfer zum Zeus, um zu fragen, wo ist sie denn, die Friedensgöttin? Welcher Rosskäfer fragt sie da im Trigaios? Jotus ist der Koarius? Kommt Christus Atem Archa Tenebricosa, der Blut spuckt, wenn man ihn berührt oder beunruhigt. Oder der schwarzköpfige Feuerkäfer, Pyrochroa Cochinea. Oder der rotköpfige Pyrochroa Serratcornis. Oder der heilige Pindrias Carabeus Saza. Denn bis Jugendstunde kam nur dieser zu den Göttern. Gott, oh Korn, hat ein solcher Pindria einen Haufen Kort gefunden, formt er daraus eine Geld. Und er lehrt sich und die Jugend damit. Skatosmagasta Aria. Bald werden wir soweit sein, von einer Idee irgendein Zeug zu werden. Im Hause wie im Freien, auf Blüten wie an Unrat. Sarkophaga Carnaria. Der wohlwollende Hörer, der die Zusammenhänge kennt, wird sicher die Darstellung als mangelhaft empfinden im Vergleich zu dem, was er will und weiß. Und der Unkundige wird meinen, es sei manches übertrieben, aus Neid, wenn er hört, was über sein Leistungsvermögen geht. Denn nur so weit erträgt man Lob, das anderen zuteil wird, wie jeder Einzelne sich fähig hält, selbst zu tun, was er gehört hat, was darüber hinausgeht. Eine Entfremdung des Menschen durch den Menschen. Nein, eine neue Entfremdung zeichnet sich als neue Gefahr im gegenseitigen Wetteifer. Die Ausbeutung des Künstlers durch die Bürokratie. Nur was uns nicht mehr im Wege steht, Arbeitgeber, wird mit die Bosse der Künstler wären, aus denen sie Verteiler ihre Gedanken, Trödler ihre Ideologien machen würden. Necrophorus und was sind diese Ideologien, diese Doktrinen, diese Traditionen? Just jene, die von revolutionären Denkern und Schöpfern zu bestimmten geschichtlichen Epochen begründet begraben. Wurden, in denen sie notwendig waren. Wer ist es, den rechten Ton der Rede zu treffen, wo man kaum für die Wahrheit worden sind, nachdem sie zum Schmuck der Museen geworden waren. Andere Nussmuseumkäfer greifen die getrockneten Ausstellungsstücke in Museen an, Kadavern, Häuten und Knochen. Sie und hier in der Leichenrede, dem Nekrolog Pirites, in der Hölle Dantes, im Frieden Aristophanes, im Keller Loch Dostojewskis, im Kulturbericht UNESCOs. Warum gehen Sie zum Freistilringen? Mann, 44 Jahre alt. Ich gehe zum Freistilringen, um mich unbeschwert zu unterhalten. Man kann sich gehen lassen, schreien, brüllen, auf die Bänke hauen und sich vorstellen. Hier gerade fest, geh, schlag, eine ist ein vielgeliebter Kollege. Man muss im Beruf die ganze Woche so viel einstecken, dass ich mir dieses Vergnügen gönne. Frau, 20 Jahre jung. Ich finde es so lustig. Und 3-4 Mal in der Saison kann ich meinen Sprr, ah, Schatz, hier, wesentlich, er, weit, er, der Schuld, er, Griff im Po, niert mir, ah, meisten, ich muss ihm jetzt irgendwo einmal ausprobieren. Mann, 31 Jahre Sopran. Mei, nee, 3, 4 Flaschen Bier. Kann ich hier auch trinken? Und oben 3 habe ich's. Oh, jede Woche einen Spaß, wenn sich die zwei Glatzen da oben ärger lacht. Ein Erz. Der Dolchwespen-Giftstachelstich lähmt die Skarabeide-Käferlarve und macht sie zur Frischnahrung für die Dolchwespenlarve, die zunächst als Außenparasit am Körper ihres Opfers lebende Dolchwespenlarve bringt immer tiefer und immer tiefer in den Körper ihres Opfers ein, bis sie sich einen Kokon in der leergefressenen Haut ihres Wirtes spinnt. Um sich dort einzuspinnen und sich zu verpuppen. Der Grad der Integration des Lebens der Gemeinschaft kann sich dem Niveau nähern, das sich im Verhalten eines Einzelnen in die, wie du uns, zeigt. Ein erregendes Schauspiel von oft stundenlangem Kampf zwischen einer 10 cm langen Wegwespe, Psammocharida, und einer riesigen 15 cm großen behaarten Vogelspinne, Avicularia, Avicularia! Wobei die Wespe durch einen blitzschnellen Stich in den Unterleib in das Nervenzentrum der Spinne den Kampf meistens siegreich beendet. Komm zum Handkuss. Philodromus bis Saucratister. Pseudovespula Austriaca. Ganz, oh, Lida Memoralis. Aria Africa gegen Aria Domestica. Argeroneta aquatica, Micromazza verdissima, Iaea rossata, Aramea diadema. Hom illusiaticus genus. Chlorion maximilosus, Angeocropus ophion lutrius. Sirex, gigas, cepus, pygmeus, massaride. Silunites abbreviatus, filantos, triangulus. Der schwarze Heuschreckenjäger Glorion Maximusus legt eine Höhle in der Erde an, verteilt die ausgeschaufelte Erde sorgfältig herum und begibt sich dann auf die Jagd nach Grillen und Heuschrecken. Entdeckt er einen Schrecken, greift er sofort an, wobei er genau die großen Nervenknoten mehrmals sticht und das Insekt dadurch lähmt, aber nicht tötet. Außerdem beißt er sein Opfer ins Genick, um die dort verlaufenden Nervenstränge zu unterbrechen und zugleich vom Körpersaft zu saugen. Dann packt er das noch lebende, aber gelähmte, bewegungslose Opfer mit den Mundwerkzeugen, nimmt es zwischen die Beine und schleppt es zum Nest. Dort wird die Beute in eine für sie bestimmte Wirtschaftskammer gebracht und mit einem Ei belegt. Er ist also eine Sie, die schließlich die Höhlenöffnung verschließt, mit dem Kopf feststampft und glättet, dass nichts mehr das Nest und Grab verrät. Einige amerikanische Grillenjäger bedienen sich zum Glätten eines Steinchens, das sie zwischen die Kiefer nehmen, als Stampf- und Poliergerät benutzen, um damit die Erde über dem Eingang festzuklopfen. Und er schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Trotz ihrer Blindheit oder aber eben deswegen haben die Termiten ein sehr erfolgreiches Staatswesen entwickelt, dessen Stärke auf die Arbeit des Einzelnen fürs Gesamtwohl beruht und auf die Verfügung des Staates über des Einzelnen Körpergestalt und Körperfunktion. Von der Unreife der Beherrschten lebt die Überreife der Gesellschaft. Horch einmal. Ah. Dorn. Oh. Dialektik der Au. Klärung. Nur die Geschlechtstiere besitzen Au. Gen. Und Flü. Gell? Arbeiternymphen und Soldaten sind nestgebundene Tiere, die in ständiger Dunkelheit leben und keine Augen benötigen, auch keine Hochzeitsflü. Gell? Durch die Vermittlung der totalen, alle Beziehungen und Regungen erfassenden Gesellschaft hindurch werden die Imagines, Mannsbilder halt, oder Menschen, wie man will, zudem wieder gemacht, wogegen sich das Entwicklungsgesetz der Gesellschaft das Prinzip des Selbst gekehrt hatte, zu bloßen Gattungswesen, einander gleich durch Isolierung in der zwangshaft gelenkten Kollektiv-Ität. Inet. Den Blinden ist aber G. Ruch, G. Schmack und B. Rührung von größter B. Deutung. Alle Worte sind zu matt, niemand vermag es auszusprechen. Das Aug wird vom Sehen nicht satt, das Ohr nicht voll vom Hören. Der Enddarm der Thea Miete ist der Ort. Wo? Das Haupt. Die Haupt. Verdauung. Stattfindet, denn in ihm lebt die Masse der Proto, Soa, die verschlungenen Holzmassen, die kleinsten Soldaten und die abgestreifte alte, alte Haut, zersetzt und sie verdauungsfähig. Macht. Kein Fass dem Deckel oder Dauben weichen, klafft so von Sammen, als hier einer ging mit Rissen, die von Kinn bis After reichen, das Knie umschlenkernd, das Gedärm ihm hing samt dem Gekröse, darin zum Kot sich scheidet die Nahrung, die der Magensack empfing. Und als der Anblick tief ins Herz mir schneidet, reißt er die Brust sich auf und schreit, fürwahr, sie haben kunstgerecht mich ausgeweidet. Zerhackt bin ich so ganz und gar. Ella. Gar. Tor Ellie. Gar. Tor. Alighieri. Caccia. Guida. Aldighiera. Aldiger. Speer. Gewalt. Tiger. Eikmetes. Durante. Dante 28. Gesang. Der Hölle. Der Enddarm ist daher sehr groß. Er. Macht. Ein Drittel des. G. Wicht. S. Des Ganzen. Tier. S. Aus. In Zahlen. 30% darüber des gesamten Nationaleinkommens. Nicht alle Darmbewohner sind Symbioten der Termiten und machen sich um ihre Verdauung verdient. Die kommen's alle zum Beispiel. Schlafen. Leben. Im Kot. Vom Kot der. Teer. Mieten. Und andere wiederum vom Körper. Ihres Wirt. Tees. Oder auch im Körper der Proto. Zoa als Parasiten. Des Parasiten. Von Para. Sitten der Para. Sitten. Die Nahrungszirkulation, wie auch die gegenseitige. Rein. Igung. Geschieht von Mund zu Mund, so wie von After zu Mund im Volksmund. Arschlecker. Lecker. Oder? Leck mich. Am Arsch. Beim Freud. Sieg. Mund. Nicht. Fried. Beim. Anchen dies. Er. Per. Versionen. Immer. In. Die Qual. Ätät. Des neuen Sex. Oh. Allziel. Es. Eine solche. Das. Sie. Nach. Besond er. Er. Würdig. Unk. Verlangt. Aber. Geh. Wisse. Per. Version. Entfernen sich. In. Halt. Dich. So. Weit. Vom Norm. Ahnen. Dass wir. Nicht umhin. Können sie für krank Kraft zu ihr klären, sondern je nee. In denen der Sex in der Überwindung der Widerstände am grau erstaunliche Leistung Voll. Führt Wie? Leichen Schändung Kot Lecken Leichen Essen Essen Sterb Leichen Essen Oder Sterb Ende Nest Ange Hörige. Ein Spar Same Na Rungshaus Halt Kompliziert S. Staats Wesen. Und Nymphen B. Lecken Geschlechtstiere Arbeiter und Soldaten Die Sozial, alle Hormone, die Pheromone, die den Staat bilden und zusammenhalten, werden auf dem Weg über die Nahrungszirkulation von der Königin und dem König über ihre After weitergegeben. Weitergeben. Weiter. Mich schleckert nach etwas. Vorhang. Beim Vorgang der G. Schlecht. Er. Findung. Zeigt die König. In ein Auf. Fällig. Es. Verhalten. Sie führt mit erhoben eher Hinterleibspitze bestimmte Bewegungen Baus. Aus. Der König folgt. Angelockt. Durch weibliche Duftstoffe. Orthoxylol. Metaxylol. Paraxylol. Weibliche Bewegungen. Gradlinige. Krummlinige. Gleichförmige. Unruhige. Beschleunigte, gedrosselte, Bewegungsgröße gleich Masse mal Geschwindigkeit und durch die Hinterleibsspitze pudendus inter nus. Sphincter ani. Ext er nus. Spasmus. Sympathie. Kos. Ganglien. Am Beckenboden. Bei den Hoden. Dem Conus terminalis. Vaginalis. Mons veneris. Plexus. Lump. Pallis. Penis. Bis. Zu den Sakrallöchern. Dem Plexus. Sakralis. Ab er. Auch umgekehrt. Der König gräbt eine Höhle, hält dann seine Hinterleibspitze. Kompressor Urethrae heraus und lockt durch Muskas Duftstoffe. Aerosole mio. Und Bewegungen. Das Fehlende. Geschlecht herbei. Hallo, gehen. Amine. Olle, fine. Wilhelmine. Sympathol, Glykol, Butanol, Alkohol, et. Anal. Adam. Antan. Es ruft. Mein Geliebter, mir zu. Steh auf, meine Freundin. Komm doch, meine Schönste. Hinein. Heraus. Denn siehe, dahin ist der Winter vorüber, die Eiszeit gänzlich vorüber. Das Diluvium. Herr. Rein. Herr. Auf. Nordwind. Und erhebe dich, Südwind. Durchwehe meinen Garten, dass seine Gewürze träufen. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und genieße seine herrlichste Frucht. Rein, raus. Manchmal nimmt das Weibchen das bereits entflügelte Männchen auf ihren Rücken, um mit ihm die Niststelle zu suchen. Mutti, dann sind im Krieg alle Menschen Mörder? Sie fliehen das Licht. Als Baumaterial wird verwendet. Ein Teil der Rückstände der Rückständigkeit der Nahrung aus dem Mund oder dem Aster des Nachbarn, wie auch das giftige Stirnsekret, das auch zur Bekämpfung der Feinde dient. Die Kopulation wird im Laufe des Lebens des Königs und der Königin von Zeit zu Zeit wiederholt. Vor dem Tode der Königin ist der König monogam, nach ihrem Tode polygam. Wird aus einem zu einem Soldaten heranwachsen. Nymphe, ein König oder eine Königin, so erhält sie einen soldatenähnlichen Kopf. Ist also der Papa auch ein Mörder? Tempel der Tugend und Pulvermagazin? Es gibt zwei Typen von Soldaten. Die einen tragen große, scharfe Mandibeln, die teils schwer und beilförmig sind, teils aber schlank und spießförmig oder auch geschnäbelt mit gedrehter Spitze. Wie beim Stinkkotvogel Wiedehopf Upupa Epops, der mit seinem langen, dünnen Schnabel aus Schlamm und Kot Mistkäfer und Maden hervorholt. Die anderen bedienen sich bei ihrer Kriegsführung nicht mechanischer, sondern chemischer Waffen. Sie haben ein Loch auf ihrer Stirn. Das ja niemand kaufen und verkaufen kann, außer er trage das Abzeichen auf seiner Stirne. Oder oberhalb der Mundöffnung. Oder eine Rinne zur Mundöffnung. Oder eine lange Nase. An deren Spitze die Fontanella, die Drüsenöffnung, mündet. Aus der ein klebriges Sekret in dünnen Fäden gegen den Feind gespritzt wird. In dem oder in denen sich der Feind verfängt oder abgeschreckt oder kampfunfähig wird. Oder gar und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Eine amerikanische Termitenart hat zwei Soldatenformen. Eine große mit großen, schweren Mandibeln, kurzer Stirnrinne und einer Furche an der Unterlippe, aus der das giftige Sekret herausgespritzt wird. Und eine kleinere Soldatenform mit kleinen, leichten Mandibeln, langer Stirnrinne und einer Furche über der Mundöffnung. Zum Spritzen des Giftes. Natürlich. Die außergewöhnliche Kopfgröße bei den Soldaten in Zahlen 30% und darüber des gesamten Nationaleinkommens ist kein Zeichen für eine große Intelligenz. Der große Kopf ist angefüllt mit Muskeln zur Betätigung der Mächtigen. Mann macht Macht. Mann. Mann. Die Bellen. Oder mit den großen Gift. B. Her. Bergenden. Stirn. Drüsen. Die sogar weit nach hinten in das Abdomen. Dominus. Domini. Misericordias. Der Funktion. Ehre. Missehre. Hinein. Reichenden. Denn der im Himmel thront, lacht. Der Herr. Das Herz. Das Heer. Bewaffnung. Seitengewehr. Degen. Säbel. Ka. Rabbiner. Kara. Masufs. beim Cognac. Pistole. Handgranate. Leicht und schwere. Maschinengewehre. Leicht und schwere. Infanterie. Geschütze. Granatwerfer. Panzergewehrkanonen. Leichte. Schwere. Und schwerste. Geschütze. Aerosole. Denn der Abfall der Leichtsinnigen tötet sie. Die. Wer? Blinden. Spottet ihrer. Wer spottet des Menschen? Ivan. Wer? Macht. Sich über sie lustig. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Der leere Magen? Bei Rückenlage hat die Form eines Stierhorns, dessen weitester Teil dem Fundus und dessen Spitze dem Pylorus entspricht. Der Pylorus befindet sich rechts von der Mittellinie, etwas tiefer als die Spitze des Prozessus Xiphoideus. Der Fundus, die Pars Cardiaca, liegt in der linksseitigen Kuppel des Zwerchfells, ein Zwerchfell erschütterndes Lachen zwercht alles aus, auf und ab. Das Knie umschlenkert das Gedärm im Hing samt dem Gekröse. Darin zum Kot sich scheidet die Nahrung, die der Magensack empfing. Die große Kurvatur liegt der Innenseite der Rippen und der vorderen Bauchwand an und verläuft in Bogen von hinten und oben nach vorne und unten. Der Sarkophagus, Skatophagus, Ösophagus, Mensch, tritt durch die Kardia an der Innenseite des Fundus in den Magen ein. Der gefüllte Magen hängt wie ein schlauchförmiger Sack von der Zwerchfellkuppel in die Bauchhöhle, Hölle, herab. Das Knie umschlenkernd, das Gedärm ihm hing samt dem Gekröse, darin zum Kot sich scheidet die Nahrung, die der Magensack empfing. Bei Vertikalstellung, Siphon oder Angelhakenform, Papageien, Schnabel, Himmel, Himmel. Der Bulbus des Duodenum sitzt dem Pylorus in der Form eines umgekehrten Kartenherzens auf. Nach kurzer Biegung zieht der Zwölffingerdarm retroperitoneal, all, als Pars descendens rechts neben der Wirbelsäule nach abwärts und nimmt an seiner Hinterwand den Ductus holodocus und pancreaticus in der gemeinschaftlichen Papi, Vater, auf. Dann zieht das Duodenum nach links, umbiegend an der Rückseite des Magens nach oben und geht in das Jejun um über üb. Er, Einschnürungen durch Narben eines Ulcus ventriculi, können zur Sanduhrform des Magens führen. Hau, Decksche, Nischen sind beweisend für einen Ulcus ventriculi in der Gemeinschaft li Huberchen Papi. Ah, Fad, Der Mensch hat in früheren Zeiten staatenbildende Insekten in erheblichem Umfang gegessen. Aber heute findet man sie auf seiner Speisekarte. Durch den Mund richtet der Ruchlose seinen Nächsten. Sprüche 11-9. Siehe auch Radioprogramm. Große schwärmende Ameisenköniginnen roh oder gekocht, ganz oder in Teilen. Verstoßene Ameisen mit Curry. Zerstoßene Ameisen mit Wasser versetzt als Getränk oder Suppe. Ein Menü. Manhu, das ist, was ist das? Geheimnis des Hauses. Moses 2. Buch 16-15. Dass du kalt oder warm wärest. So aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich aus meinem Munde speien. Offenbarung 3-16. À la carte. Der Wirt empfiehlt, fresset. Fleisch der Könige à la Hollandaise. Mit holländischer Rahmsoße. Fleisch der Oberbefehlshaber à la Bourgeoise. Mit Gemüse im Topf geschmort. Fleisch der Mächtigen à la Financière. Mit Trüffeln und Gänse, Leber, nicht Haut. Nach Fleisch mit der Rasse und ihrer Reiter. Aus. Tartar. Oder mit rohem Fleisch. Fleisch von allen Freien, aller Meunier. Nach Müllerin Art, dick. Mit Eiern, Paneer. Fleisch von allen Sklaven à la Jardinière. Mit allerlei Gemüse. Fleisch von kleinen und großen à la Bonne Femme. In Teig gebacken oder ausgezogen. Alles offen, warum? Blanc de jour. Termitennester, erdige Substanz. Zementartiges wurde mit Dynamit besetzt. Ameisenspeisen gegen Skorbut, Ameisenköpfe gegen Wundränder. Ameisensäure gegen Zipperlein, Gicht und Rheuma, Ameisenrot zum Foltern der Feinde und untreuen Frauen. Am Eisen für Geschlechtsreife und Mutprobe-Rituale. Große weibliche Termiten. Während der Flugzeit gefangen. Abdomen von Termitenköniginnen. Schrecken am Drill, Drill! Irre! Krillt man am Geburt der Medizin. Männer, sich verspeisen zu lassen fürs Vater, ließ Affen Trabutina, Mani, Paramana, Schildläuse frisch aus der Wüste. Irioso, Malanigerum, Blutlaus, Flock. Ameisen mit Roggen geröstet unter Zusatz von Branntwein. Die Form der unaufhaltsamen Erfahrung von der Vergeblichkeit und Überflüssigkeit von Opfern. Preis je nach Stück, Preis je nach Größe. Siehe Bahnpreistarife. Zuckerkuchen mit Ameisen, Myrmecocystus, melliger Honigameisen oder lebende Honigtöpfe. Pasalide, Zuckerkäferlarven, Ameisencocktail mit Schock, oh, Ladeüberzug, Ohrwürmer gezuckert und in Oropax serviert für Pyjama-Partys. Forficula auricul, Aria des Ohrenbläsers wo? Ruten sind wie Leck, eher Bissen. Sie gleiten hinab ins Innerste des Leib, es Sprüche 3x6-8, Unk. Dessertweine. Feine. Blutströpfchen aus den feinen ölig-bitter-schmeckenden Körpersäften der Zygäner-Art. Flohhaxen oder Pulex, Iridanz, Bodor, vereint Bouquet und Geschmack. Zu voller Harm, oh, nie. Glas, Versteinerung, Petrifik, Azion, Tante Ölle, 32. Gesang, unter 25 bis unter 39, gefroren, es, Eis. Und sah vereist in einem Loch zwei Nackte. Ein Kopf kam wie des anderen Hut mir vor. Wie man ins Brot vor Hunger beißt. So hackte der Oberste den Zahn dem Untern ein am Nackenwirbel, dass der Knochen knackte. O du, der so bestialisch sich behagte, aus Hass den anderen anzufressen, sag an, was dich in diese Zornwut jagte. Ich will, kennt ich beim Namen euch und sein Verbrechen. Der Nachwelt dich zu melden nicht vergessen, wenn die nicht dort, die mir verliehen zum Sprechen. Als Teil 4 unserer Hörspiel-Retrospektive mit Regiearbeiten von Heinz Hostnich hörten Sie Kerbtierparty von Anestis Logothetis, eine Kunstkopfproduktion des Saarländischen und des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1974. Es sprachen Gerlinde Dilge, Melanie de Graaf, Sibylle Gußmann, Sabine Hahn, Ewald Liska, Theophil Meyer, Antje Roche, Heiner Schmidt, Karin Schröder, Jodok Seidel und Charles Wirz. Am kommenden Sonnabend beenden wir die Heinz-Hostnich-Retrospektive mit der Ursendung des Hörspiels La Musica 2 von Marguerite Duras. La Musica zählt zu den erfolgreichsten Theaterstücken der französischen Autorin, das sie 20 Jahre nach seiner Entstehung in einem zweiten Akt fortführte. Damit diese beiden Akte in Zukunft nicht mehr zu trennen sind, entschied sie sich, beiden gemeinsam den voll ausgeschriebenen Titel La Musica 2 zu geben. Die Hörspieleinrichtung besorgte Heinz Hostnich. Unter seiner Regie sprechen Hille Darjes und Otto Sander. Am kommenden Sonnabend um 16:05 Uhr in diesem Programm.